salutations Brahaspati, Lord of Tara, one who is born of Brahma. Nach der Lobpreisung Jupiters werden wir von Suguna Varadachari für Saturn, Shani, den Kriti, die Vakara Tanucham, Shanaisharam hören. Es ist eine Komposition von Muthuswami Dikshita in der Raga-Form Yadukala Kambochi. Raga Kambochi ist ein klassischer und in der musikalischen Landschaft sehr beliebter Raga. Der Name geht zurück auf die Kambodscha-Horden, die zu Zeiten der Christianisierung aus dem Nordwesten nach Indien bis in den Südwesten und das südliche Indien vordrangen. Muthuswami Dikshita verfasste als einziger Kompositionen in allen Raga-Formen der südindischen Klassik, insgesamt 72 Hauptragas im Melakartha-System der karnatischen Musik. Nahezu 500 Lieder in 191 Raga-Formen sind noch heute erhalten. Durch seine frühe Bildung im Sanskrit und den Studien der vedischen Schriften war Dikshita Zeit seines Lebens spirituell ausgerichtet. All seine Kompositionen und Lieder dienten der Lobpreisung der indischen Gottheiten und Tempel. Die Liedtexte enthalten eine Vielzahl von Informationen über die Geschichte dieser Tempel. Einige der Kompositionen weisen auch Einflüsse des Barockstils der westlichen Klassik auf. Dikshita führte auch Advaita, die Nicht-Dualität, ein, das Eins von Atman und Brahman. Er löste die inhärente Beziehung zwischen der advaitischen Philosophie und dem polytheistischen Glauben auf. Für Saturn, Shani, von der Sängerin Suguna Vrattachari, nun der Kriti Divakratanucham Shanaisharam. Saturn ist Sohn von Surya, der Sonne, und Bruder der Gottheit Yama. Äußerst couragiert und furchtlos lehrt er Menschen, die dem weltlichen Leben zu sehr zugeneigt sind, das Fürchten. Shani ist von dunkler Gestalt, reitet eine Kuh und ist ganz in Blau gekleidet. Charam Yeah. sharam dera taram satatam. Wir hörten von Suguna Vrattachari den Kriti Divakaratanucham Shanaischaram in der Raga-Form Yadukala Kambochi, eine Lobpreisung der Gottheit Shani, Saturn. Die Grahas, die neun Planeten, finden sich in berühmten Tempelanlagen Südindiens im Bundesstaat Tamil Nadu als Behausungen der Gottheiten wieder. Für jeden der sieben Planeten, die Sonne und den Mond, den Mars, Merkur, Jupiter, Saturn und die Venus und auch für die Schattenplaneten, die ab- und zunehmenden Mondhälften, findet sich in der Nähe von Mailadutrai, Nagapattinam und Thanjavur ein Tempel. Zu all diesen Tempeln pilgern eine Vielzahl von Hindus. Ein Tempelbesuch verspricht für alles Leben im Universum Glück, für gute Taten, gleichermaßen Unglück, für schlechtes Tun und Handeln. Diese Tempel sind im touristischen Angebot und können mit Tagesausflügen besichtigt werden. Die Navagraha-Tempel sind für Surya, für die Sonne Suryanarkoil und für Chandra, den Mond Tingalur. Die Gottheiten der zunehmenden und abnehmenden Mondhälften Rahu und Ketu finden ihre Behausung im Ketsperumpalam und Tirunageswaram-Tempel. Eine Kurzbeschreibung der Tempel für Merkur, Saturn, Venus und den Mars finden Sie auf unserer Webseite. Suguna Vrattachari besingt im Folgenden die Schattenplaneten Rahu und Ketu mit den Kritis Smaramayaham, Sataraham und Mahasuram Ketumaham. Die Dämonen Rahu und Ketu besitzen große Macht. Rahu trägt einen Harnisch, Schwert und Dreizack und befreit den menschlichen Geist von der Furcht vor Schlangengift. Ketu trägt eine außergewöhnliche Krone und silbernes Gewand. Er sitzt auf einem menschlichen Körper. Ketu ist der Freund der guten Menschen, die sich von den Guna-Doshas, dem Guten und Bösen, befreit haben. Karalavadanam kathinam kayanara karuna jayapagam charurbhujam kagagadadidharanam karalavadanam kathinam kayanara karuna Shakaranam smaramyakam Charmadini lavastram Gomedaka bharanam Shani shukramita guru guga santo Shakaranam smaramyakam Auf der Website von IMC www.imcradio.net